Die goldene Zeit. Ein Hoch auf die Liebe. Die goldene Zeit. Du und ich, wir waren mal oben, mal unten. Alle Höhen und Tiefen gelebt, verdammt geile Zeit. Jedes Tief gerockt und wieder geboren, weil wir beide uns lieben bis in die Ewigkeit. Die goldenen Zeiten fangen gerade erst an. Wir halten zusammen, ganz egal was auch kommt, denn wir zwei gehören zusammen. Schenke dir mein Herz für alle Zeiten. Wir sind noch lang nicht am Ende, ich weiß noch wie es begann. Die goldenen Zeiten fangen gerade erst an. Ein Hoch auf die Liebe und wie alles begann. Die goldenen Zeiten sind noch lang nicht vorbei. Solange wir träumen, sind wir noch immer dabei. Die goldenen Zeiten fangen gerade erst an. Ein Hoch auf die Liebe und wie alles begann. Die goldenen Zeiten sind noch lang nicht vorbei. Solange wir träumen, sind wir noch immer dabei. Sind wir noch immer dabei?